Frühling, Sommer, Herbst und Winter, der Ablauf eines Jahres, eines weiteren Jahres. Another Year. Mike Leigh erzählt in seinem Film von einem Paar, das durch viele Jahre hindurch gemeinsam im Alter angekommen ist. Der Geologe, der steht am Strand mit dem Rücken zum Meer und schaut auf die Klippen. Währenddessen die Frau des Geologen neben ihm am Strand steht, mit dem Rücken zu den Klippen und aufs Meer schaut. Tom und Jerry, er Geologe, sie Psychotherapeutin, ausgerüstet mit einer schönen Wohnung, einem Schrebergarten und einem 30-jährigen Sohn, der gerade eine neue Freundin präsentiert. Und wie habt ihr euch kennengelernt? Unsere Blicke trafen in einer überfüllten Bar aufeinander. Wir waren beide von jemandem versetzt worden. Ah, eine Fusion der Versetzten. Der alte Freund und die alte Freundin von Tom und Jerry hingegen, es ist toll bei euch zu sein, leiden an Alterseinsamkeit. Urlaub? Ich hab ja keinen, der mitfährt. Ihr könnt das, ihr habt einander. Mike Leigh, der große Meister des sozialrealistischen britischen Kinos, hat nach seinem grandiosen Film Happy-Go-Lucky jetzt mit Another Year den banalen Alltag des Lebens wieder eindrucksvoll und intensiv aufgezeichnet. Das Glück, das sich Tom und Jerry, ja, man kann vielleicht sagen, für ihr Alter erarbeitet haben, es ist eben auch Glück, das erfahren zu dürfen. Was Mike Leigh in Another Year dann in der Winterepisode seines Films beim Besuch von Toms Bruder auf dem Land erzählt, sozusagen als verstörendes Gegenbild. Da scheint das Leben gar nicht mehr so leicht und entspannt. Mike Leigh hat in Another Year wieder einmal bewiesen, wie genau er Realität auf der Leinwand abbilden kann. Another Year von Mike Leigh, herausragend. Ich glaube, Sie haben den Tod erlebt. Werden und vergehen und danach? Existiert ein Hereafter, ein Leben nach dem Tod? Es gibt wohl kaum einen zeitgenössischen Filmemacher wie Clint Eastwood, der mit 81 der große Alte des Kinos sich so intensiv mit dem Alter und dem Tod auseinandergesetzt hat. Sehr gelassen erzählt Clint Eastwood nun in Hereafter drei Geschichten, die langsam aufeinander zulaufen. Alle drei handeln davon, wie schwierig es uns fällt, mit dem Tod klarzukommen. Marie, eine französische Journalistin, gespielt von der grandiosen Cécile de France, stirbt im Urlaub fast, als sie die Welle eines Tsunamis wegreißt. Aber nichts ist danach mehr wie vorher. Marie hatte ein Nahtoderlebnis, wie ihr eine Wissenschaftlerin versichert. Dann glauben Sie, ich hätte wirklich so eine Erfahrung gemacht? Oh ja, ich glaube, Sie haben den Tod erlebt. Diese Erfahrung macht es ihr unmöglich, wieder ein normales Leben zu führen. In San Francisco lebt George. Matt Damon spielt nach Invictus hier zum zweiten Mal eine Hauptrolle bei Clint Eastwood. George hat einen direkten Bezug zum Tod. Berührt er einen Menschen, so hat er wie durch einen Stromstoß alle Informationen über Schicksalsschläge oder verstorbene Verwandte aufgesogen. Viele wollen etwas von George bzw. seinen Fähigkeiten. Das ist keine Gabe, Billy, das ist ein Fluch. Und schließlich die dritte Geschichte einer dritten Person an einem dritten Ort nach Paris, San Francisco, nun London, wo die Erzählung am Ende zusammenläuft. In London verliert der kleine Marcus seinen Zwillingsbruder, der ihm Halt gab in einem Leben geprägt von der Drogensucht der Mutter. Wie kann Marcus weiterleben ohne seinen Bruder? Langsam, mit großer erzählerischer Kunst und grandioser Gelassenheit inszeniert Clint Eastwood in Hereafter das Thema Tod gänzlich unspektakulär. Dabei geht es weniger um die philosophisch-spirituelle Frage, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Nein, es geht im Film vielmehr darum, wie wir im Leben mit dem Tod umgehen können. Hereafter von Clint Eastwood. Herausragend. Wann rückst du ab? Dienstag. Zwei Brüder, der eine ein Taugenichts, der andere ein pflichtbewusster Soldat. Verheiratet, zwei Kinder. Dir gefällt's da, oder? Es ist mein Job. Als der Offizier in Afghanistan abgeschossen wird, glauben seine Frau und sein Bruder, dass er tot ist. Doch der kehrt zurück, körperlich unversehrt, aber schwer traumatisiert. Diese Geschichte erzählte die dänische Regisseurin Susanne Bier 2004 in ihrem herausragenden Film Zwischen Brüdern. Das Remake Brothers zeigt drei brillante US-Stars in der gleichen Geschichte. Jake Gyllenhaal spielt Tommy, das schwarze Schaf der Familie, Tobey Maguire, den pflichtbewussten Soldaten, und Natalie Portman ist hier in der Rolle der Soldatenfrau zu sehen. Ich denke, dass du mit Tommy vögelst. Brothers handelt von der Unmöglichkeit, Gewalt im Krieg auszuüben, ohne selber an der Gewalt zugrunde zu gehen. Weißt du, was ich... Wozu diese Hände fähig sind? Weißt du das? Doch im Gegensatz zu der Intensität des dänischen Originals schafft Brothers keine Tiefe. Und am Ende wird es dann einfach. Der traumatisierte Soldat muss nur einmal ansetzen, vom Krieg zu erzählen und Tränen in die Augen bekommen. Alles wird wieder gut. Diese Lüge hat uns das dänische Original nicht zugemutet. Brothers von Jim Sheridan, empfehlenswert.